Erster, er zeigte mir den Priester Josua. Josua stand vor dem Engel Gottes. Satan stand rechts von ihm. Er wollte Josua beschuldigen. Zweiter, Gott sagte zu Satan, sei still. Gott wählte Jerusalem aus. Josua ist wie ein Holzstück aus dem Feuer. Dritter, Josua hatte schmutzige Kleider an. So stand er vor dem Engel. Vierter, der Engel sagte zu den Dienern, zieht ihm die schmutzigen Kleider aus. Er sagte zu Josua, ich vergebe dir deine Fehler. Du bekommst jetzt neue Kleider. Fünfter, er sagte, setzt ihm einen sauberen Hut auf. Sie gaben ihm den Hut und neue Kleider. Der Engel stand dabei. Sechster, der Engel gab Josua ein wichtiges Versprechen. Siebter, Gott sagt, lebe so, wie ich es will. Halte meine Regeln. Dann darfst du mein Haus leiten. Du darfst immer zu mir kommen. Achter, höre zu, Priester Josua. Du und deine Freunde seid ein Zeichen. Ich werde bald meinen Diener senden. Er heißt Spross. Neunter, vor Josua liegt ein Stein mit 7 Augen. Ich werde etwas in den Stein schreiben. Ich nehme die Fehler des Landes an einem Tag weg. Zehnter, an diesem Tag ladet ihr euch gegenseitig ein. Ihr werdet unter Weinstöcken und Feigenbäumen sitzen. Das sagt Gott.